Zum 68. Gründungstag der DVK richtete Muhammad Buhari, Oberbefehlshaber der Streitkräfte und Präsident der Bundesrepublik Nigeria, an die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae einen Blumenkorb, der am 7. September niedergelegt wurde.